Der alte Mann keuchte hastig die Stufen hinauf. Nur in das Zimmer jetzt. Allein sein, sich bändigen, die Nerven niederpressen, nichts Unsinniges tun. Schon hatte er das obere Stockwerk erreicht, da... Es war, als risse ihm von innen her eine glühende Kralle die Eingeweide auf. Da taumelte er plötzlich kalkweiß an die Wand. Oh, dieser rasende, brennend knetende Schmerz. Er musste die Zähne zusammenpressen, um nicht laut herauszuschreien. Stöhnend krümmte sich der überfallene Leib. Sofort wusste er, was ihn betroffen. Ein Gallenkrampf, einer dieser furchtbaren Anfälle, wie sie in letzter Zeit ihn oft gequält, nie aber noch nicht mit einer so teuflischen Marter wie diesmal. »Keine Aufregungen«, hatte der Arzt gesagt. Im gleichen Augenblick fiel es ihm ein, mitten im Schmerz, und mitten im Schmerz höhnte er ingrimmig noch sich selbst. Leicht gesagt, »keine Aufregungen«, soll's mir einmal vormachen, der Herr Professor, wie man sich nicht aufregt, wenn man... Oh. Oh. Der alte Mann wimmerte. So glühend wühlte die unsichtbare Kralle im gefolterten Leib. Mit Mühe schleppte er sich bis zur Tür seines Salons, stieß sie auf und fiel hin auf die Ottomane, die Zähne in die Kissen verbeißend. Im Liegen ließ der Schmerz sofort ein wenig nach. Die heißen Nägel griffen nicht mehr so teuflisch tief in die grausam bunten Eingeweide. »Einen Umschlag sollte ich mir machen«, erinnerte er sich. »Die Tropfen nehmen, dann wird es gleich besser.« Aber niemand war da, ihm aufzuhelfen, niemand. Und er selbst hatte keine Kraft, sich in das andere Zimmer zu schleppen oder auch nur bis zur Klingel hin. »Niemand ist da«, dachte er erbittert. »Wie ein Hund werde ich einmal krepieren. Denn ich weiß ja, was da weh tut. Das ist nicht die Galle. Das ist der Tod, der in mir wächst. Ich weiß, ich bin ein geschlagener Mann und keine Professoren, keine Kuren können mir mehr helfen. Mit 65 Jahren wird man nicht mehr gesund. Ich weiß, was da bohrt und wühlt in mir. Das ist der Tod. Und die paar Jahre, die mir noch bleiben, das wird nicht mehr Leben sein. Nur sterben. Nur sterben. Aber wann? Wann habe ich denn gelebt? Gelebt für mich selbst. Was für ein Leben war das? Immer nur Geld geschart, Geld, Geld, immer nur für andere. Und jetzt, was hilft es mir jetzt? Eine Frau habe ich gehabt, als Mädchen habe ich sie genommen, ihren Leib habe ich aufgetan und ein Kind hat sie mir geboren. Jahr für Jahr hat man gleichen Atem getan im gleichen Bett. Und jetzt, wo ist sie jetzt? Ich erkenne ihr Gesicht nicht mehr. Ich kenne ihre Stimme nicht mehr. Ganz fremd redet sie zu mir und denkt nie an mein Leben, an all das, was ich fühle und leide und denke. Ganz fremd ist sie mir seit Jahr und Jahr. Wo ist das hingegangen? Wo ist das hin? Und ein Kind hat man gehabt. Aus den Händen ist sie einem gewachsen. Ich hab geglaubt, hier fängt man noch einmal an zu leben, heller, glücklicher, als es einem selber vergönnt war. Hier stirbt man nicht ganz. Und da geht sie nachts von einem weg und wirft sich Männern hin. Nur mir allein werd ich sterben, nur mir allein. Denn für die anderen bin ich schon gestorben. Mein Gott. Mein Gott, nie war ich so allein.